Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kommentiert die Klimaschutzpläne von US-Präsident Obama mit Respekt. Obwohl er so viele Staaten und die Kohlelobby in seinem Land gegen sich habe, stelle Obama eine aggressive Klimaschutzpolitik mit ehrgeizigen Zielen vor, so das regierungsnahe chinesische Fazit. China selbst hatte erst vor wenigen Wochen neue Versprechen für den Weltklimagipfel Ende des Jahres in Paris vorgelegt. Auf seiner Europareise hatte Ministerpräsident Li Keqiang die Klimaziele Chinas konkretisiert. Danach will die Volksrepublik den Ausstoß von Treibhausgasen gemessen an der Wirtschaftsleistung bis 2030 um 60-65% gegenüber 2005 reduzieren. Der Anteil nicht fossiler Energie in China soll bis 2030 von heute rund 11% auf dann 20% steigen. Zahlen, die über die bisherigen Zusagen hinausgehen. Umweltschützer hatten die neuen Klimaziele Chinas deshalb begrüßt. Greenpeace China sah darin einen guten Anfang für weit ehrgeizigere Taten. Andere Organisationen sprachen von einem Meilenstein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Klimagipfel in Paris. China ist der weltgrößte Energieverbraucher und der bei weitem größte Produzent gefährlicher Klimagase. Allerdings nur absolut und nicht pro Kopf. Darauf verweisen die Chinesen immer gerne.